Der Titel heißt Heidmann der Zweite. Vorangestellt sind zwei Zitate. Das eine von Claudia Roth. Für uns Grüne ist es eine sehr, sehr große Freude, dass Joachim Gauck jetzt der Kandidat von uns allen ist. Ein wichtiger historischer Moment. Und ein Zitat aus der Jungen Freiheit. Die Nominierung Joachim Gaucks ist ein Glücksgriff. Wir sind Präsident. Beifall von der falschen Seite? Fragezeichen. Aber dann, welche wäre die falsche? Das im Lauf der Jahre zart erbleichte braune Blatt oder die in allen, aber auch schon allen Farben schillernde Vorsitzende? Auf welchen Eimer passt er, der Pasta? Antwort gab an einem der abendlichen TV-Stammtische Jürgen Trittin, Vorsitzender der Grünen Bundestagsfraktion. Umständlich sich in Positur gesetzt und die Augen mal bedeutend geschlossen, mal himmelwärts gerichtet, ging er auf die Chefredakteurin seiner Parteizeitung mit einem Pathos los, das von zu vielen Proben vorm heimischen Spiegel zeugte. Frau Pohl, ich will Ihnen in einem Punkt in aller Deutlichkeit sagen, ich finde, Sie sollten sich für Ihre Zeitung bei Gauck entschuldigen. Sie haben ihn erklärt in einem Kommentar von Dennis Yücel in der Sache Verharmlosung des Holocaust. Herr Gauck ist Vorsitzender des Vereins gegen das Vergessen. Kennen Sie den Zweck dieses Vereins? Ich kann das gerne zitieren. Die Aufarbeitung und Bewahrung des Vermächtnisses des Widerstands gegen die Nazi-Diktatur. Zur Aufklärung über den Ursprung des Nationalsozialismus und des Faschismus und ihrer Strukturen sowie zur Darstellung der Opposition, des Widerstands, der Verfolgung und des Exils der Gegner des NS-Regimes. Das ist der Zweck dieses Vereins. Dem Vorsitzenden dieses Vereins Verharmlosung des Holocaust vorzuwerfen, das ist wirklich, auf gut Deutsch gesagt, Schweinejournalismus. Das kenne ich sonst von der Bild-Zeitung, aber nicht von der Taz. Mancher Beitrag der Tageszeitung, zu deren Gesellschaftern nicht zufällig der oberste der anderen Schweinejournalisten gehört, hätte Trittins Verdikt verdient. Dieser nicht. Wenn hier ein Schwein grunzte, dann Trittin. Es ist nichts als gelogen, was er über Gauck und seinen Verein erzählte, gelogen durch gezieltes Verschweigen. Die Selbstdarstellung des deutschen Vereins gegen Vergessen für Demokratie e.V. endet keineswegs dort, wo Trittin den Prozess abgekürzt hat, sondern fährt fort, Zitat, über 2000 Mitglieder setzen sich in 26 regionalen Arbeitsgruppen dafür ein, die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen und das Unrecht der SED-Diktatur wachzuhalten. Er hebt also zum Vereinszweck die Gleichsetzung der DDR mit Nazi-Deutschland, der 872 zwischen 1949 und 1989 an der Grenze zwischen BRD und DDR getöteten Flüchtlinge und Grenzsoldaten mit den 60 Millionen ermordeten slawischen Untermenschen und europäischen Juden. Um diese Relativierung des Holocaust war es dem Kommentator der Taz gegangen und dass er Gauck ausführlicher zu Wort kommen ließ als Trittin den eingetragenen Verein, macht die Sache für beide, für Gauck wie für den Grünen, der ihn als Kandidaten erfunden haben will, nur unangenehmer. So zitiert Yücel aus einem Vortrag, den Gauck 2006 vor der Stiftung gehalten hat, die stolz den Namen Robert Bosch, eines Förderers der NSDAP und Ausbeuters von Zwangsarbeitern, trägt, seine Meinung, das Zitat, das Geschehen des deutschen Judenmordes in eine Einzigartigkeit überholt wird, die letztlich dem Verstehen und der Analyse entzogen ist. Offensichtlich suchen bestimmte Milieus postreligiöser Gesellschaften nach der Dimension der Absolutheit, nach dem Element des Erschauerns vor dem Unsagbaren. Einfach ausgedrückt resümierte Yücel Gaucks von Bedeutungsgeräusch gesättigtes Geschwätz, lautet sein Gedankengang, ja, es gab den Holocaust, wir wollen ihn nicht vergessen, aber bitteschön nicht übertreiben, und die Kirche im mecklenburgischen Dorf lassen. All das mache Gauck noch nicht zum Antisemiten und gewiss wird er keiner sein wollen. In der Sache aber betreibt er eine Verharmlosung des Holocaust. Ideologisch habe er sich zwischen Martin Walser, Erika Steinbach und Stefan Effenberg verortet. Ein reaktionärer Stinkstiefel war er schon vorher. Zitat Ende. Das ist so leicht erweislich die Wahrheit, dass die Rage seiner alternativen Sponsoren nur die Alternative lässt, dass ihnen entweder die Verlogenheit inzwischen zur Natur geworden ist oder sie bereits selbst knietief in dem ideologischen Biotop stehen, in dem der Gauk badet. Wer hier bei uns leben will, hat sich unseren Sitten und Gebräuchen zu unterwerfen, hat zu reden wie wir, zu parieren wie wir, unseren Kapitalisten zu geben, was unserer Kapitalisten ist. Gauk über den Terror des Stalinismus. Ich habe in einem Land gelebt, in dem die Banken besetzt waren. Sich für ein paar Euro krumm und bucklig zu schuften wie wir, unsere Soldaten in aller Welt Siege zu wünschen, um unsere Vertriebenen zu trauern und bei allen berechtigten Einwänden gegen die in unserem Namen verübten Morde an mal eben 60 Millionen zu finden, dass es nun aber auch wieder gut sei. Aufgeschäumt ist dieses schwarz-braune Brackwasser im Fall Gauk mit jener Verschlagenheit, die das Kennzeichen der evangelischen Bürgerrechtler in der DDR war. Auf ihre Bibel jeden Eid schwörend, nichts im Sinn zu haben als den wahren Sozialismus, den wahren Kommunismus und den wahren Frieden, um, in den Worten des braven Soldaten Schweig, nach dem Krieg ab 6 im Kelch beziehungsweise 1992 beim Forum Bundeswehr und Gesellschaft am kalten Buffet der Friede Springer mit Generalinspekteur Klaus Naumann, Waffenhändlern von der Thyssen AG und dem dazugehörigen Minister Volker Rühe über künftige deutsche Kriege zu plauschen. Schwerter zu Pflugscharen, aber ja doch, Panzer zur Feldarbeit in Jugoslawien und Afghanistan. Es gab einen Vorgänger. 1993, vor fast 20 Jahren, hatte Helmut Kohl versucht, seine geistig-moralische Wende rückwärts mit der Wahl des Pfaffen Steffen Heitmann für die CDU-Justizminister von Sachsen zu vollenden. Wie heute Gauk wollte Heitmann schon damals die Holocaust-Hypothek abgeworfen sehen, die Nazi-Zeit in die Geschichte einordnen und Schluss machen mit der Überfremdung. Heitmann kam zu früh. Die 1993 für ihn, wie im selben Geist 2012 für Gauk fechtende Frankfurter Allgemeine, machte für den Misserfolg eine, Zitat, Front linker Dinosaurier verantwortlich, bestehend hauptsächlich aus Rita Süßmuth, Jürgen Möllemann, Ignaz Bubis und der Illustrierten Stern, Progressisten und Emanzipatoren aller Art, jene linksliberale Hegemonie oder totalitäre Öffentlichkeit, alles Zitate FAZ, als deren Funktionäre sie von Heiner Geißler bis Christian Ströbele alles verortete, was ihr vor die Flinte kam. Inzwischen sind Land und Leute zusammengerückt, ein mutig Volk von Sarrazin-Lesern, ungeniert der Welt die Welt erklärend durch Anweisungen von Sparkommissaren oder mit humanitären Bombenwürfen. Deutschland hat der zu dumme und darum zu ehrliche Edmund Stoiber vor ein paar Wochen ins Bierzelt gesprochen, ist die Liednation Europas. Ein Volk, ein Kontinent, ein Lieder. Soll man fürchten oder muss man hoffen, dass Stoibers Ede nicht weiß, was Führer auf Englisch heißt? Merkel weiß es. Und, sagt Stoiber, Angela Merkel ist Deutschland. Vor 2 Jahren noch konnte es einem Wurst sein, welcher Hans oder Franz das Schloss Bellevue bewohnt. Das hätte auch für Gauk gegolten, wäre er bloß der nächste Abgreifer, als den ihn seine Weigerung, sich von seiner vor 20 Jahren abgelegten Ex scheiden zu lassen und seine neue Frau zu heiraten und die damit verbundene Steuerverkürzung ganz nebenbei auch erweist. Leider aber ist er ja der Bundespräsident der Herzen, Copyright, die Medien, jener Organe, die sich in der Geschichte des Landes als die finstersten Mördergruben erwiesen haben. Bei allen Vorgängern, fast jeder schlimmer als der andere, durfte man die Illusion hegen, eine nicht unbeträchtliche Minderheit stehe zu ihnen in irgendeinem Verhältnis, das sich mit 2 zugekniffenen Augen als Opposition betrachten ließ. Für Gauk gilt das nicht. Er will, zur Freude des Deutschlandmagazins Spiegel, ein ganzes Volk an seinen Erfahrungen teilhaben lassen und ihm die Ängste nehmen. Also was gerade noch gefehlt hat. In Gauck kommt ein Volk zu sich. Er ist der deutschen Agenda 2020. Nachwort. Wann immer die Deutschen wie ein Mann zusammenstanden, kündigte sich ein Tiefpunkt in der Geschichte Europas und, wenn sie Pech hatte, der Menschheit an. Oft war ich versucht, diesem Gemeinwesen die Mitgliedschaft zu kündigen. Nun wollte ich ernst machen und begab mich im Internet auf die Suche nach den Formalitäten des Austritts aus der deutschen Staatsbürgerschaft und nach einem entsprechenden Formular, das ich herunterladen, ausdrucken und ausfüllen ließe. Was aber fand ich? Das Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 in der Fassung von 2011. Es bestimmt in § 18 folgende, dass ein Deutscher aus der Staatsangehörigkeit nur entlassen wird, wenn er den Erwerb einer ausländischen Staatsangehörigkeit beantragt und ihm die zuständige Stelle die Verleihung zugesichert hat. Hält sie die Zusage nicht ein, wird der Antragsteller in die deutsche Staatsbürgerschaft zurückversetzt. Um etwa die dänische Staatsbürgerschaft zu erlangen, müsste ich meinen Lebensmittelpunkt nach Dänemark verlegen und mindestens 5 Jahre warten. In meinem Fall zu lang und zu teuer. Dass zwar die Verweigerung der Staatsangehörigkeit kritisiert wird, nicht aber die Verdammung zu ihr, beruht auf dem verbreiteten Irrtum, dass Staatenlose, und solche will das Gesetz verhindern, dem Fiskus als Zahler von Steuern und Beiträgen verloren gingen, vielleicht sogar dem Zugriff der Justiz. Alles natürlich interessierter Mumpitz. Menschen, die ohne deutschen Pass in der BRD leben und arbeiten, zahlen und haften wie alle, die einen deutschen Pass haben. Seit die Wehrpflicht, der ureigentliche Grund der Regelung, die nicht zufällig ein Jahr vor Beginn des Ersten Weltkriegs in Kraft trat, ausgesetzt ist, gibt es keine anderen Gründe, den Austritt aus der Staatsbürgerschaft zu verweigern, als den Zwang zum völkischen Vereinsleben und den Zwang um des Zwanges willen. Es war ein Schock nach dem Schock, apropos Gauck zu erfahren, dass zu den Menschenrechten, dem Höchsten, dem Heiligsten, was die ideologische Mode dieser Zeit kennt, ganz ausdrücklich nicht das Recht gehört, an irgendeinem Ort auf dieser Erde einfach als Mensch leben zu können, ohne Teil eines der widerwärtigen Kollektive zu sein, die sich Völker oder Nationen nennen. Gauck ist Bürgerrechtler und der Bürgerrechtler ist der natürliche Feind des Menschenrechts. Das Nähere regelt der § 90 des deutschen Strafgesetzbuchs. Wer die Bundesrepublik Deutschland beschimpft oder böswillig verächtlich macht, oder die Farben, die Flagge, das Wappen oder die Hymne der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder verunglimpft, eine öffentlich gezeigte Flagge der Bundesrepublik Deutschland entfernt, zerstört, beschädigt, unbrauchbar macht oder unkenntlich oder beschimpfenden Unfug daran verübt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.